knit. Not knit. Not knit. No, not knit. Knit, foley, bololi. Mit diesen Worten beginnt Alifee von 1974. Ein Schlüsselsong im Leben des Robert Wyatt und ein Schlüsselsong zum Leben des Robert Wyatt. Not knit. Not knit. No, not knit. Knit, foley, bololi. Alles klar? Foley, bololi. I don't know. Foley bololi. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist absolut die Wahrheit. Ja, manchmal fehlen die Worte für die Wahrheit. Ich glaube, viele Wörter existieren noch gar nicht. Ich kann es kaum erwarten, bis es sie endlich gibt. Ich wollte sogar schon mal ein Wörterbuch der nicht existierenden Wörter machen. In diesem Buch würde dann vielleicht auch das Wort Alifee stehen. Alifee, my Lord. Alifee, my Lord. Alifee, das ist eine Wortschöpfung aus alive, also lebendig, wenn auch nicht ganz korrekt geschrieben, und aus Alfie. Alfie ist der Kosename von Alfreda Benge. Sie malt die Plattenhüllen von Robert Wyatt, sie ist seine Managerin und Alfreda Benge ist seit 40 Jahren die Ehefrau von Robert Wyatt und seine Speisekammer. Alifee, my Lord. Alifee, meine Speisekammer. Alifee, meine Speisekammer. Alifee, du bist meine Speisekammer? Es gibt charmantere Komplimente. Aber erstens ist Robert Wyatt Marxist und zweitens hat er Humor. Also weiß er mit Bertolt Brecht: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Alifee ist ein eigenartiger Song, voller Widersprüche und damit ein Spiegelbild seines Schöpfers. Wyatt bezeichnet seine Frau als Speisekammer, typisch für seinen Galgenhumor. Oder besser Fenstersturzhumor. Freitagnacht ist Robert Wyatt, einer unserer besten Freunde und der beste Schlagzeuger des Landes, bei einer Party aus dem Fenster gestürzt und hat sich das Rückgrat gebrochen. John Peel, der berühmte englische Radio-DJ, verkündet die schreckliche Nachricht. Nach dem Sturz vom 1. Juni 1973 ist Robert Wyatt von der Hüfte abwärts gelähmt. Von nun an teilt sich sein Leben in Vorher, Nachher. Davon kündet auch eine aktuelle Werkschau auf zwei CDs. Sie heißt Different Every Time, jedes Mal anders. Selten war ein Titel passender. Vor dem Sturz war der Schlagzeuger Wyatt in Bands wie Soft Machine und Matching Mole dem Fortschrittsparadigma des Jazzrock verpflichtet. Die Zeit vor dem Fenstersturz kommt auf Different Every Time sehr knapp weg. Nach dem Unfall wird der Sänger Robert Wyatt zusehends politischer. The Age of Self ist Wyatts Erwiderung auf Margaret Thatchers Credo: There is no such thing as society. Es gibt keine Gesellschaft, wir sind alle bloß Individuen. Sie sagen, die Arbeiterklasse sei tot, singt Wyatt 1985. Wir sind alle nur noch Konsumenten. Willkommen im Ego-Zeitalter, im Age of Self. Die zweite CD der Werkschau enthält Arbeiten mit anderen Künstlern und zeigt die enorme Bandbreite des Robert Wyatt und einmal mehr den politischen Kämpfer. Venceremos, wir werden siegen, singt Wyatt 1984 als Gast der Band Working Week. Venceremos, ein linkes Selbstermutigungslied der alten Schule, vorgetragen von Robert Wyatt mit seiner so unmännlichen, weichen Stimme. Viele der politischen Songs von Wyatt leben von diesem eigenartigen Kontrast zwischen kämpferischen Inhalten und einem Vortrag, der an seinen eigenen Botschaften zu zweifeln scheint. Das gilt auch für seine Interpretation von At Last I Am Free, der Freiheitsbeschwörung der Disco-Gruppe Cheek.